or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Hallo! Hallo, willkommen zur neuen Jahrsendung. Stimmt, das ist die erste Sendung im neuen Jahr. Hier ist DIY or Die auf der 95,8. Und als Intro lief gerade Tagediebe von Armin 81 von ihrer Stadtfeind Tenage, die 1996 auf Bilharziose Records rausgekommen ist. Und der Song passt zum einen ein bisschen zu unserer zu unserem Teilzeit-Lifestyle und vor allem zum Thema von unserer heutigen Sendung. Das Thema ist extremst allgemein, nämlich die 90er. Sehr allgemein, sehr random, sehr viel Hardcore und sehr viele Songs. Ich glaube, das wird heute eine der songreichsten Sendungen, die wir hier hatten. Ja, also zumindest, wenn es so klappt, wie ich geplant habe. Ja, genau, wir haben mal so ein bisschen unsere sehr subjektive Best-of unserer Sachen aus unserer Sammlung mitgebracht, um einfach mal eine Zeitreise in die 90er Jahre zu machen. Genau, so ein Querbeet-Ding. Und als nächstes hört ihr nochmal eine deutsche Band, und zwar Burnt Out, eine Band aus Hannover, und von der 97 erschienenen Split 12-Inch mit Armin 81, die wir gerade gehört haben, hört ihr den Song Raus aus dem Ghetto. Direkt im Anschluss hört ihr dann einen kleinen Block. Ich sage jetzt erstmal drei Songs an und dann muss ich mal nochmal gucken, wie ich es aufteile. Nach Burnt Out werdet ihr hören Area 51 mit dem Song Dead Cop. Danach Anti-Schism mit dem Song Greedy Bastards. Und danach Iconochrist mit Epidemic. Und dann schaue ich erstmal nochmal. Jetzt kommt erstmal Burnt Out, raus aus dem Ghetto, rein in die Gesellschaft. Los geht's. Was soll ich reden, oh, was soll ich reden? Auf der Schöne von dem Kassel aus dem Bett. Wenn es hinter mir gefällt, ich bin gemacht. Die in die meisten Menschen nie erreichen. Raus aus dem Ghetto. Meine gegen Gesellschaft. Raus aus dem Ghetto. Meine gegen Gesellschaft. Das ist immer schön, du hast dich eingeladen. Ohne deine Grenzen bleiben sie was werden. Was für den Leuten, die sich nie verstärken. Haben sie Platz in deinem neuen System. Raus aus dem Ghetto. Raus aus dem Ghetto. busted his skulls, those pigs. Yeah. Hier ist DIY or Die mit der 90er Jahre Ausgabe auf der 95,8. Und gerade als letztes habt ihr gehört Iconochrist aus der Bay Area mit dem Song Epidemic von ihrer 92 erschienenen LP Train to Surf. Auf Abolition Records habe ich die, beziehungsweise ursprünglich ist die auf Vermiform erschienen. Davor habt ihr gehört Anti-Schism aus Columbia, South Carolina, mit dem Song Greedy Bastards von ihrer Still Life LP von 91 auf Allied Records rausgekommen. So, und jetzt bei den ersten zwei Sachen, die Songs waren so kurz, dass wir dann jeweils zwei hintereinander spielen mussten. Von Area 51 habt ihr gehört Middle Class und davor den Song Dead Cop, beide Songs von ihrer Self-Titled 7-Inch von 95, die kam auf Forbidden Records raus, beziehungsweise ich habe so eine Diskografie und Area 51 waren aus Seattle. Und davor, ganz am Anfang vom Set, habt ihr gehört, was ist Punk? Und davor, raus aus dem Ghetto von Burned Out. Weiter geht's mit Los Crudos. Und zwar von ihrer LP Canciones para Liberar Nuestras Fronteras, die 96 auf Flat Earth und Nabate Records rauskam. Da spielen wir jetzt ganz bewusst direkt zwei Songs hintereinander, weil die eben so kurz sind. Und zwar hört ihr da zuerst That's Right, We're That's Big Band und direkt danach Poco a Poco. Nach Crudos kommen dann State of Fear aus Minneapolis mit dem Song God Forsaken von ihrer LP The Tables Will Turn and It's You Who's Going to Suffer. Und danach noch eine Band aus Minneapolis, Code 13, mit dem Song Criminal Empire. Und ich würde sagen, das ist jetzt einfach erstmal der nächste Block und dann hören wir uns gleich wieder. Jetzt kommen Los Crudos. Bist du ready? Ich bin ready, ja. Ja. Los geht's. Just Das waren Cothirteen mit dem Song Criminal Empire von ihrer 7-Inch A Part of America Die Today von 1998. Auf Havoc Records rausgekommen. Dafür habt ihr gehört Godforsaken von State of Fear von ihrer The Tables Will Turn and It's You Who's Going to Suffer LP. Davor hatten wir gehört Los Crudos mit That's Right With It's Big Band und Poco a Poco, beziehungsweise wenn wir es jetzt rückwärts erzählen, genau umgekehrt. Weiter geht's mit einer Band aus Portland. Und zwar habe ich die Self-Titled LP von The Station mitgebracht. Und ihr hört den Song Dying Every Day von dieser LP, die 98 auf Profane Existence erschienen ist. Danach hört ihr His Hero Is Gone mit Like Weeds von der Monument to Thieves LP, die 97 auf Prank erschienen ist. Spätestens jetzt habt ihr gemerkt, es geht in den 90ern bei mir durcheinander. Ich hatte erst überlegt, ob ich das chronologisch mache, und dann habe ich mich dagegen entschieden und es ist jetzt sehr random. Nach His Hero Is Gone, wie viel Zeit habe ich denn noch? Na, ein bisschen Zeit habe ich noch. Nach His Hero Is Gone werdet ihr Charles Bronson hören, mit IQ32 und einer Coverversion. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit The Station und dem Song Dying Every Day. I'm not the one. little bit too Chuck Bronson for me, Scully. Ah nee, einer kommt noch. Charles Bronson mit Tears of a Clone, davor Punch Drunk, was ein Husker-Du-Cover ist, und davor IQ32, was ein Necros-Cover ist. Und zwar war das von der Youth Attack Challenge, die 97 auf Lengua Armada rauskam. Von Charles Bronson habe ich, glaube ich, schon gesagt, und die waren aus DeKalb, Illinois. Davor habt ihr gehört His Hero Is Gone mit Like Weeds von der Monument to Thieves LP. Davor habt ihr gehört The Station mit dem Song Dying Every Day, und ein paar Minuten habe ich noch und ich glaube, ich schaffe tatsächlich mein Set, das ich mir vorgenommen hatte. Ihr hört jetzt als nächstes auf jeden Fall noch Kill the Man Who Questions mit dem Song You Say You Own It von ihrer Sugar Industry LP von 99, die auf Coalition Records rauskam. Es war eine Band aus Philadelphia. Und danach sollte auf jeden Fall auch noch klappen Death Threat mit dem Song Sick Charade von ihrer Split 7 Inch mit Talk is Poison. Aber jetzt hören wir erstmal Kill the Man Who Questions. Like it, and I'm not gonna, for your game, free, and I'm shit. We're born against, so suck my fucking lizard. Das waren Born Against mit The Good Father, ursprünglich 1990 auf dem Murder Among Us 7-Inch Sampler erschienen, aber hier mit dem Intro vom Bassisten von der 95 erschienenen Compilation The Rebel Sound of, Shit and Failure auf Vermiform rausgekommen. Davor habt ihr gehört Death Threat mit Sick Charade von der Split 7-Inch mit Talk is Poison von 99 auf Pranks. Death Threat waren aus Memphis. Und davor habt ihr gehört Kill the Man Who Questions mit You Say You Own It. Den Rest habe ich, glaube ich, dazu schon angesagt. Die waren aus Philadelphia. Und jetzt übernimmt Andy und es geht weiter mit heftigst guten Songs und Bands. Genau, jetzt geht weiter mit 90er Jahre, Punk, Hardcore und mehr. Betonung liegt auf und mehr. Es geht los mit zwei Bands aus Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Ich starte mit den legendären Ausrotten, einer Anarcho-Punk-Hardcore Bissel Crust Band. Ich habe dabei die erste 7-Inch, die Anti-Imperialist 7-Inch, Anti-Imperialist EP, um genau zu sein, von 1993. Da hört ihr den Song No Change, No Future, We Are Lost. Auf der den ersten beiden 7-Inches sind Ausrotten noch ein bisschen stumpfer und auch ein bisschen rumpeliger. Später wurde das musikalisch dann deutlich ausgefeilter und auch ein bisschen epischer, wie man es dann auch von so Bands wie Crass oder Conflict kennt, mit richtig langen Songs und so weiter. Also richtiger Anarcho-Punk dann. Im Original 96 damals rausgekommen. Oh, no! Und davor habt ihr Ausrotten gehört mit No Change, No Future, We're Lost von der Anti-Imperialist EP von 1993. Wir gehen für zwei Songs nach Europa. Da gab es auch legendäre Anarcho-Punk-Bands der 90er. Wir starten in Warschau mit Postregiment. Da hört ihr von ihrem ersten Album von 1993 den Song Colori. Und danach hört ihr aus Madrid, ebenfalls von 1993, Sin Dios mit Alerta Antifascista vom ersten Album Alerta Antifascista. Postregiment und Sin Dios. Contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Para fascismo es la calle del capitalismo. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Alerta, alerta, alerta, antifascista. Das waren Sindios mit, ihr habt es sicher erkannt, Alerta Antifaschista, vom Alerta Antifaschista Album von 1993. Und davor habt ihr gehört Postregiment aus Warschau mit dem Song Colori. Beide Platten sind 1993 erschienen. Jetzt geht's weiter mit Musik ein bisschen abseits von Punk und Hardcore. Zumindest die zweite Sache, die gespielt wird. Die erste ist schon ganz schönes Geballer, aber auch kein klassischer Punk-Hardcore. Ich habe von zwei Projekte von Cello Biafra heute noch dabei, der ja auch, also Cello Biafra, der Sänger der Dead Kennedys, hat ja dann nach dem Ende der Dead Kennedys einige Kollaborationen mit anderen Bands gemacht oder und Künstlern und es geht los mit einer Band, die eigentlich eher ein Projekt war, und zwar Lard. Lard waren quasi sozusagen Ministry, diese Industrial Metal Band, zusammen mit Cello Biafra, und die haben 1990 ihr Album The Last Temptation, ihr Debütalbum The Last Temptation of Raid rausgebracht, und das ist ja super krasses Geballer. Ich bin schon großer Fan von Lard, muss ich sagen. Auch das zweite Album ist auch sehr geil. Von 96 ist das zweite Album. Ich habe aber jetzt den Song Fork Boy vom ersten Album ausgesucht, und im Anschluss hört ihr ein anderes Album, wo Cello Biafra mitgewirkt hat, und zwar hat er mit dem zusammen mit Mojo Nixon, einem ja Country Rock'n'Roll Rockabilly Musiker, ein Duo-Album rausgebracht, wo sie so country-mäßige, folk-mäßige Musik machen. Prairie Home Invasion heißt es. Das ist 1994 erschienen. Und da habe ich auch ein Cover ausgesucht. Und zwar ein Cover von Phil Oakes, dem linken Songwriter, Folksänger aus den 60ern und 70ern. Und zwar hat er damals den legendären Song Love Me, I'm a Liberal gemacht. Ein sehr cooler, satirischer Song über Liberals, der Song ist eigentlich vom musikalischen her ein bisschen aufgepepptes, punkigeres Cover, aber er ist vom Text her den 90ern angepasst. Also die ganzen Anspielungen von Phil Oakes waren ja alle auf die Zeit der 60er bezogen, auf die damalige gesellschaftlichen Missstände und politischen Missstände der USA. Cello Biafra und Mojo Nixon haben das dann etwas ins Jahr 1994 gehört. Das hört ihr bestimmt dann. Also ihr hört jetzt zwei Cello-Projekte, Lard mit Fork Boy und danach Cello Biafra und Mojo Nixon mit Love Me, I'm a Liberal. my faith in the system reborn. I'll do anything to save our schools if my taxes ain't too much more. And I love blacks and gays and Latinos as long as they don't move their soul. So love me, love me, love me. I'm a liberal. Rush Limbaugh, the LA. That ever did the funky chicken. Ja, yeah, das waren Cello Biafra und Mojo Nixon mit Love Me, I'm a Liberal von ihrem Prairie Home Invasion Album von 1994. Und davor habt ihr gehört Lard, das ist ja quasi Cello Biafra zusammen mit Ministry. Da habt ihr gehört Fork Boy von dem 1990er Album Last Temptation of Raid. Wir kehren zurück zu Punkrock und zwar zu deutschem Punkrock. Deutscher Punk in den 90ern war ja größtenteils eine Katastrophe. Eine der wenigen Ausnahmen meiner Meinung nach waren The Shocks aus Berlin. Ich habe jetzt die erste 7-Inch von 1996 dabei. Da hört ihr den Song Bombe, The Shocks. Das waren The Shocks mit Bombe und wir sind jetzt schon am Ende unserer 90er-Jahre-Rundschau. Genau, und bevor wir jetzt irgendwie noch viel quatschen, würde ich sagen, spielen wir einfach den letzten Song. Ihr wisst sowieso, wo ihr uns im Internet findet und alte Sendungen nachhören könnt. Wir hören uns im Februar wieder und jetzt kommt zum Abschied. Genau, jetzt kommen nochmal zwei super kurze Songs, die wir wahrscheinlich noch schaffen, von F Minus von 1998, von ihrer ersten 7-Inch. Ihr hört All Cops Lie und Gimme a Fix. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.